Schritt C, C1. 1. Dann bringe ich mal den Müll runter. 2. Warten Sie einen Moment. Ich komme raus. 3. Flaschen und Gläser gehören hier rein. 4. Papier kommt da rein.